Rom braucht einen neuen Papst, hat zwei Legaten ausgesandt. Sie haben in der Tat wunderlich genug den Gregorius, den ihnen im Traum Weisgesagten gefunden, über den Fischer, über das Schlüsselwunder. Und nun zieht der Papst, der neue Papst in Rom ein. Wir sollten vielleicht uns noch erinnern, dass er bei Thomas Mann im Erwählten auf dem Steine erscheint, in Igelgröße verkleinert, auf Igelgröße reduziert oder auf Murmeltiergröße, so heißt es ein andermal. Das ist wohl nicht nur ein Missverständnis des mittelhochdeutschen Kleine, was in diesem Falle zierlich oder geschrumpft heißt, sondern es ist wohl tatsächlich der Versuch, damit es nicht allzu weit geht mit all den Wundern, zu zeigen, auf welche Weise die primitivste biologische Einheit überleben könnte, nämlich auf diese Reduktionsweise in Murmeltier- oder Igelart. Der Einzug in Rom vollzieht sich unter Glockenschall. Und das wussten wir, wenn wir den Erwählten gelesen haben, schon längst, denn im Erwählten sind es die Glocken, die den Roman als Präambel einleiten. Aber auch bei uns im Gregorius haben wir ja schon diese Stelle angetroffen, 3753, da hieß es, wie Sie sich erinnern werden, von einer Gnade höret noch. Drei Tage, ehe er dort einzog, erhob zu Rom sich großer Schall. Es fingen an, all überall, die Glocken dort von selbst zu läuten und machten also kund den Leuten, dass balde in die Stadt zög ein, der ihnen Richter sollte sein. Es merkten Mann und Weib daran, dass dieses wär ein heilger Mann. Und als der Geist der Erzählung die Geschehnisse nun in der Tat bis auch auf diesen Punkt führt, da wiederholt sich das Glockenwunder bei Thomas Mann im Erwählten. Und da heißt es dann in dem Kapitel »Der sehr große Papst« »Glockenschall, Glockenschwall, supra urbem, über der ganzen Stadt, in ihren von Klang überfüllten Lüften. Wer läutet die Glocken? Niemand.« als der Geist der Erzählung, indem er berichtet, dass sie drei Tage schon vor des erwählten Einzug sämtlich von selber zu läuten begannen und nicht aufhörten, es zu tun, bis vor St. Peter seine Krönung vollzogen war. Dies ist eine Tatsache der Geschichte, bei all ihrer Wunderschönheit nicht gerade von reiner Annehmlichkeit für die Populatio Urbis. Drei Tage und Nächte lang waren die Glocken Roms nicht zu halten. Sie läuteten einhellig mit größter Gewalt an allen Punkten. Und all die Zeit, dies ungeheure Gedröhn und Gebimmel in den Ohren zu haben, war keine geringe Zumutung für die Menschen. Darüber ist der Geist der Erzählung sich klar. Es war eine Art von heiliger Heimsuchung und Kalamität, um deren Abstellung aus schwächeren Seelen manches Gebet zum Himmel stieg. Also auch hier wird das Wunder auf die liebenswürdige Weise ironisch gebrochen. Und dann die ungeheure Szene, als die Mutter und Ehefrau, als die Ehefrau und Mutter gewissermaßen um Audienz ersuchend zum Zwecke der Entsöhnung beim Papst, als diese Frau nun erfährt, wer dieser Papst ist. Und er ihr sagt, behutsam und leise, ich bin. Ich bin euer Sohn und euer Mann. Mittelhochdeutsch, ich bin über Sohn und über Mann. Und diese Formulierung korrespondiert natürlich derer, die wir schon gehört haben, in Vers 2604. Ich bin über Mutter und über Weib, musste sie da gestehen. Und damals ein vernichtendes Donnerwort, heute ein erhebendes Erlösungswort. Die erste Wiedererkennung geschah aus dem Mund der Mutter, der Frau, und stand am Beginn der furchtbaren Bußstrecke. Die zweite Wiedererkennung und ihr Geständnis aus dem Sohnesmund steht am Ende der Buße, am Anfang der endlichen Entsühnung, auch der Frau, auch der Mutter. Und jetzt kehren wir zurück zu der Übersetzung unseres Gregorius-Textes nach der gewaltigen und dennoch milden Aussage, ich bin euer Sohn und euer Mann, geht es weiter mit 3927, redet des Gregorius, wie schwer und riesengroß für wahr auch meiner Sünden Bürde war, Gott hat sie ganz vergessen mir. Nun sitz auf diesem Stuhl ich hier und habe die Gewalt von Gott. Es kam von seinem Machtgebot, dass ich zum Papst erkoren ward. Geweiht hab ich solcher Art ihm meine Seel und meinen Leib. So ward dem gnadenlosen Weib ihr Leid ersetzet, ganz und gar. Gott sandte sie so wunderbar dorthin, den beiden zu Freud und Frieden. So blieben beide ungeschieden, bis sie zugleich ergriff der Tod, was ja vermutlich eher heißt, bis sie beide und nicht unmittelbar zeitlich zugleich der Tod ergriff. Wie ihr Gregorius gebot damals, als er vom Lande schied und ihr zu büßen treulich riet mit Leibe und mit Gute und stillem Duldermute, so hatte sie um ihre Schuld seither gebüßet in Geduld. Wie viele Jahre auch enteilten, seit sie zu Rom beisammen weilten, es führten beide dort ein Leben, so gottgefällig Gott ergeben, dass nun die beiden großen Sünder waren auserwählte Gotteskinder. Er schuf noch seinem Vater das, dass er den Stuhl mit ihm besaß, dem niemals Freud und Lust zerrinnt. O heil ihm, der ihn sich gewinnt. Also hier ein Gedanke an den sündhaften Vater, der so früh auf seiner Bußfahrt verstarb, und es soll doch wohl heißen, dass er den päpstlichen Stuhl, der Vater mit ihm, dem Sohn, zusammen besaß, dem niemals Freud und Lust zerrinnt. Also der Sohn nimmt ihn gewissermaßen mit in die ewige Herrlichkeit. Diese Szene, ihres Gewichtes halber, verdient es sowohl mittelhochdeutsch wie auch in der Fassung von Thomas Mann vorgetragen zu werden. Erst mittelhochdeutsch, Vers 3877. Da noch, was ihr das unkund, gesach sie in ihr vor der Stund, ihr war unbekannt, dass sie ihn schon mal gesehen hatte, mit Listen sprach er do zur ihr, Frauwe, durch Gott, saget mir, habet ihr sieht echt vernommen, war über Sunn sie kommen, werde er sie lebende oder tot, ob euer Sohn lebend oder tot ist. Du ersüfte sie, des gier er Not. Sie sprach, Herre, nein, ich weiß wohl, er hat an sich von Rüben solche Not geleit. Ich vernehme es rechte Wahrheit, so entglaub ich nicht, dass er noch lebe. Er sprach, ob das von Gottes gäbe, immer möchte geschehen, dass man in euch ließe sähen, nur saget wir, getrüvet ihr doch, ob ihr in erkandet noch? Sie sprach, mich entrüge mein Sinn, ich erkannt ihn wohl und sähe ich ihn, ich würde ihn gewiss erkennen. Er sprach, nur saget, dass ich euch bitte, wenn er wäre ü damitte lieb, oder Leid geschehen, ob ihr in Mühe sähen? Sie sprach, ihr mugget wollnehmen wahr. Ich han mich bewegen gar Liebes und Gurtes, Freuden und Murtes, geliech einem armen Wiebe, mir an möchte zu dessem Liebe, dächern Freude mehr geschehen, nü wann dü mühe's ich in sähen. Es wäre die größte Freude auf der Welt für mich, wenn ich ihn wiedersehen dürfte. Er sprach, so gehabet ich woll. Wann ich ü Freude künden soll. Es ist unlang, dass ich in Sach, und dass er mir bigotte jach, dass er dich einen frühen täte zu trüben und zu stäte, lieberen danne übern lieb, lieber haben könne als euch. Und nun diese wunderbaren, wie Blitze funkelnden Reden und Widerreden. Gnade, Herr, sprach das Wieb, lebet er noch? Ja, er, nur wir. Er gehabet sich wohl. Unde ist hier. Mag ich ihn gesehen, Herre? Jawohl. Er ist unferre. Herre, so lad mich in sähen. Frauwe, das mag wohl geschehen. Sieht, dass ihren sähen Welt, so ist Unnot, dass ihr des Zwelt, das ihr noch wartet. Phil, liebe Mutter, sähet mich an. Ich bin über Sohn und über Mann. Sehr groß und sehr schwere, meiner Sündenlast wäre, des hat nu Gott vergessen und han also besessen dessen Gewalt von Gotte. Es kam von sinem Gebotte, dass ich Herr ward erwählt. Alsus han ich im Gesellt beide Seele und Lieb. Ich bin von ihm erwählt und habe ihm Seele und Leib gewidmet. Sus ward das gnadelose Wieb ergetzet Leides des Irrwahr. Gott sandte sie wunderlichen da zu Freuden in beiden. Sus waren sie ungescheiden uns an den gemeinen Tod. Das heißt wohl bis an ihrer beider Tod. Nicht, dass sie gemeinsam im gleichen Augenblick gestorben wären. Als ihr Gregorius gebot und ihr Zebür saneriert, do er von ihr Lande schiert, mit Liebe und mit Gurte, mit beitendem Murte, das hatte sie geleistet gar, so daß ihr nicht daran war. Sie hatte, ohne sich irritieren zu lassen, die Bußleistung absolviert. Dann aber, s'was sie auch Jahre sieht vertrippen, sieht sie zu Rome entsamt belippen, die waren in beiden zu Gott also bescheiden, dass sie nu irme Meere sind, zwei Us erwählty Gotteskind. Auch erwarb er seinem Vater das, dass er den Stuhl mit ihm besaß, dem niemer Freude zegat, woll ihm, der ihn besessen hat. Das ist wieder diese schwierige Stelle, die doch wohl heißt, dass Gregorius auch erworben hat durch seine Bußleistung und vielleicht auch durch seine Erhebung, dass sein Vater entsöhnt wird und mit ihm gewissermaßen im Himmel den gleichen päpstlichen Stuhl einnimmt. Und nun diese Szene in der reizvollen, fantasievollen und von mancherlei Nebentrieben noch bereicherten Darstellung von Thomas Mann. Die Frau, die Mutter, die Schwester, die bei Thomas Mann übrigens Sibylla heißt, also einen Namen hat, fragt, geruht, wie steht es mit ihm, dem Sohn nämlich? Er antwortet, Vorderhand, sagte er, frage ich das euch. Ihr habt nie gehört seit damaliger Zeit, was aus ihm geworden, ob er lebend ist oder tot? Nie, Herr, habe ich von ihm gehört. Ob er aber lebend ist oder tot, davon halte ich sehr, dass er tot. Denn aus Männlichkeit hat er bestimmt so gewaltige Buße auf sich genommen, dass er sich übernommen hat. Meinte er doch, seine Sünde überträfe die meine, was ich nicht zugeben kann. Denn wenn auch all sein Fleisch und Bein aus Sünde bestand, aus seiner Elternsünde, so hat er doch damit nur insofern gesündigt, als er unwissentlich bei seiner Mutter ruhte. Ich aber habe mir mit dem Bruder den Gatten gezeugt. Das Maß der Sündhaftigkeit, versetzte er, ist strittig vor Gott, umso mehr, als dein Kind dort, wo die Seele keine Faxen macht, ebenfalls recht gut wusste, dass es seine Mutter war, die er liebte. Vater der Christenheit, wie schwer beschuldigt ihr ihn? Nicht zu schwer. Der Papst wird mit dem Pfand nicht schonender umgehen, als ihr mit euch umgegangen seid. Ein Jüngling, der auszieht, seine Mutter zu suchen und sich ein Weib erkämpft, das, sei es noch so schön, seine Mutter sein könnte, muss damit rechnen, dass es seine Mutter ist, die er heiratet. So viel von seinem Verstande, seinem Blute, aber war die Einerleiheit von Weib und Mutter vertraut, lange bevor er die Wahrheit erfuhr und sich gar komödiantisch darüber entsetzte. Es spricht der Papst, und doch kann ich's nicht glauben. Frau, er hat es uns selbst gesagt. Wie? So habt ihr ihn gesehen vor seinem Tode? Er ist durchaus am Leben. Ich weiß es nicht. Wo ist er? Nicht weit von hier. Würdet ihr euch getrauen, ihn zu erkennen, wenn Gott ihn euch zeigte? Heiligkeit auf den ersten Blick! Und lasst mich weiter fragen, wär es euch wohl sehr peinlich, ihn wiederzusehen? Oder überwöge die Freude? Sie überwöge nicht nur, sondern selig wäre sie ganz allein auf dem Plan. Gnade, Herr, lasst mich ihn sehen! Und nun, wie bei Thomas Mann nicht anders zu erwarten, eine reizvolle Komplikation, und es scheint so, als habe sie, die Frau, also Sibylla, ihn, den Papst, sogleich als ihren Sohn erkannt. Das aber lassen wir. Ich erwähne nur noch, dass auch Thomas Mann mit uns diese etwas merkwürdige Stelle, die sich auf die Entsöhnung des Vaters bezieht, gleichermaßen auffasst, wie wir das in der Kommentierung getan haben. Es geht um die Seele des Vaters. Der Papst spricht: Meines Vaters Seele, Frau, habt ihr nie gehört, dass wir es fertig brachten, einen Heidenkaiser los aus der Hölle zu beten? Nun denn, kein Bangen um meinen teuren Ohm, den ich so gern im Leben noch angetroffen hätte, den wir einst aber antreffen werden im Paradies. Und nun die Partie, die den späten Jahren der beiden in Rom gewidmet ist, nachdem auch die Töchter des Papstes, denn bei Thomas Mann hat er mit seiner Mutter, Frau, zwei Töchter, und es spielt auch noch ein Knabe von etwas dubioser Herkunft eine Rolle, nämlich Penkhardt, der eine der beiden Töchter heiratet und dadurch eine gute Position als Dekorateur und Künstler in Rom bekommt, was der Erwählte, der Roman, rechtfertigt mit der wunderbaren Erklärung: Dies nennt man Nepotismus, gegen den aber nichts zu sagen ist, wenn Verdienste ihn rechtfertigen. Und dann geht es weiter. So lebten sie alle in gemeinsamer Freude, und jeder starb mit der Zeit seinen Tod, je wie er angetreten und nach der Reihenfolge. Sibylla starb zuerst mit 80 Jahren. Älter wurde sie nicht, da viel früher Kummer und die harten Jahre der Buße ihr doch wohl das Leben verkürzt hatten. Ihr Brudersohn, der Papst, überlebte sie fast um ein Menschenalter. Er wurde 90 und wuchs als Völkerhirt immer noch in die Höhe. Bis zum Schluss erregte er das Staunen des Orbis als apostolisches Orakel und Dr. Mellifluus, also als honigtriefender Mund. Die anderen blieben ein wenig noch hier, am längsten die Kinder Penkhardts und der Humilitas, der Tochter. Fröhliche Leute, die vorwärts gezeugt waren, in rechter Richtung und so auch lebten. Wie lange aber, so gilbten auch sie, wie das Laub eines Sommers, und düngten den Boden, darauf neue Sterbliche wandelten, grünten und gilbten. Die Welt ist endlich und ewig nur Gottes Ruhm. Es folgt der Epilog ab 3959. An dieser Mär, die ich bescheiden euch tat, von diesen Sündern beiden, wie sie nach ihrer großen Schuld dann noch erwarben Gottes Huld, soll nie und nimmermehr ein Mann, der schwebet in der Sündenbahn, ein böses Vorbild nehmen, dass er nicht will bequemen dem Herrgott sich, und denket so: Nun sei nur frevelhaft und froh, wie könntest du verloren sein? Da heil doch wurde diesen Zweien nach ihrer großen Freveltat, so wird für dich auch guter Rat, und ist, dass ich gedeihen soll, so werd ich auch gedeihen wohl. Wen durch den Trost der Teufel treibt, dass er in Sünden immer bleibt, den hat der Teufel schon überwunden, so dass er an seine Macht gebunden. Und ist auch seine Sünde schwach, so folgt doch dem Gedanken nach bald tausendfache Missetat, für die ihm nie wird Hilf und Rat. Drum nehm ein schuldbeladener Mann ein gutes Vorbild sich daran, dass ihm dann werde guter Rat, wie viel auch er gesündigt hat, wenn ihm die Reu zu Herzen geht und rechte Buße er besteht. Hier handelt es sich um durchaus theologische Überlegungen. Es geht nämlich um eine Warnung vor dem Fürgedank. Das mittelhochdeutsche Wort Fürgedank entspricht dem lateinischen Präsumptio. Und das meint: Wehe dem Sünder, der im Vertrauen darauf, dass Gott bereit ist, jede, auch die schwerste Sünde zu vergeben, wehe ihm, wenn er in der Hoffnung auf diese Gnade Gottes munter drauf lossündigt. Das eben darf er nicht, denn so hat ihn der Teufel doch schon in seinen Händen, in seinen Banden, wenn er auf diese Weise auf Gottes Gnadentat hofft. Die allerletzten Verse werden wir zum Abschluss unserer Betrachtung des Gregorius noch einmal zur Kenntnis nehmen, die um Fürbitte bitten. Jetzt lehnen wir uns noch einmal zurück und erwägen, was wir erfahren haben in dieser erstaunlichen Geschichte. Ein Kind wird geboren, ohne alle seine Schuld, eine Frucht von Verhängnis und Sünde, und sie vom ersten Atemzug an mit sich tragend. Es wächst heran zu dem Idealbild eines jungen Mannes und entschließt sich, in die Welt zu ziehen, um sich zu finden. Erbarmt sich der Bedrängten, hilft voller Tapferkeit, heiratet die von ihm gerettete Fürstin, heiratet in ihr, zu der er durch Schicksal und Liebe getrieben wurde, ohne all seine Schuld, seine Mutter, und muss nun büßen. 17 Jahre einer Marter von unausdenklicher Grausamkeit. Büßen wofür? Der umständliche Prolog sagt es deutlich, dass der Gregorius eine geistliche Dichtung ist, das heißt, es unterliegen die Handlungen des Helden, die Handlungselemente der Dichtung nicht nur dem Urteil der christlichen Lehre, das würde für fast alle mittelalterlichen Epen gelten, sondern sie sind auch deren Demonstration und Funktion. Die germanistische Forschung hat dargelegt, dass die Materialien und Termini der kirchlich-theologischen Sünd- und Bußlehre reich in den Gregorius-Text eingegangen sind. Da ist die Contritio Cordis, die Zerknirschung des Herzens, ihr entspricht im mittelhochdeutschen Text, ob sie ihn von Herzen rüvet, reut. Und da ist die Confessio Oris und die Satisfactio Operis, das entspricht mittelhochdeutsch, das Burse nach Biechte bis dann, also zu gestehen, zu beichten erst und dann zu büßen. Da ist die haubethafte Missetat, das ist die Entsprechung, die Übersetzung des Vitium Capitale, des Hauptsündenfehlers. Und da ist der Zweifel, der Desperatio des Judas entspricht, die Verzweiflung nach Erkenntnis der furchtbaren Sünde. Judas, der dem Mittelalter als Prototyp des an Gottes Vergebungswillen Verzweifelnden gilt. Und da ist, wie eben erwähnt, der Fürgedank, der entspricht dem lateinisch-kirchlichen Terminus der Presumptio. Und da ist vieles andere mehr, das wie unmittelbar aus kirchlicher Lehre in den mittelhochdeutschen Text übertragen aussieht. Man ist damit genötigt, auch die Frage nach der Art der Schuld oder christlich gesprochen nach der Sünde des Gregorius, diese Frage an die kirchliche Sündenlehre zu richten. Da ist allererst das Delikt des Inzestes, und zwar in zweifacher, in gedoppelter Form. Mithin ist zweifach zu fragen, welches ist das Sündenmaß des inzestuöser Verbindung entstammenden Kindes und welches ist das Sündenmaß dessen, der unwissentlich und unwillentlich eine inzestuöse Verbindung eingeht? Die Antwort des Kirchenrechtes ist durchweg eindeutig. Zum Wesen der Sünde gehört nicht nur der objektive Tatbestand, sondern der subjektive Wille des Täters. Die zeitgenössische theologische Literatur, also die des Mittelalters, der Scholastik, lässt keinen Zweifel daran, dass die Sünde des Gregorius nicht in der Inzestsünde seiner Eltern gesucht werden kann. Und nicht anders sagt es auch Hartmann. Auch ist uns ofte vorgeseit, dass ein Kind nierne treit, sines Vater schulde. So haben wir es Vers 475 folgende gehört. Ist uns ofte vorgeseit, das heißt, das ist uns in den kirchlichen Lehren gepredigt worden. So viel zur Belastung des aus sündhafter Verbindung geborenen Kindes. aber auch beim unwissentlichen Mutter-Sohn-Inzest handelt es sich um einen Gregorius oder Gregorium entlastenden Tatbestand. Er stellt lediglich eine objektive Schuld dar und keine subjektive Schuld. Grundsätzlich bedarf also der Mutter-Sohn-Inzest des Gregorius als eine unwissentlich und unwillentlich begangene Sünde, bedarf sie weder der Buße noch der Vergebung. Und an diesem Punkt hat schon früh die Kritik eingesetzt. Angesichts der grauenvollen Bußmartern des Gregorius hat man behauptet, der Dichter sei an seinem theologischen Problem gescheitert und sei bei so offensichtlicher Abweichung vom kirchlichen Sünd- und Bußkanon vermutlich in den Sog einer Volksmeinung geraten. Gemäß der die Blutschande ein untilgbarer Makel war, deren Beurteilung keinen diffizilen Erwägungen unterlag über das Maß der Mitwirkung von Willen und Wissen der Täter. Man kann jedoch zeigen, gegen diese Einwände, dass ein Rückgriff auf eine so unbestimmbare und unfassbare Instanz wie die Volksmeinung sich erübrigt, denn die Vorgänge im Gregorius sind sehr wohl nach den Kategorien der kirchlichen Lehrmeinung angelegt und aus ihnen verstehbar. Und das möchte ich noch darlegen in der letzten Folge, dieser Hartmann von Aue und seinen frommen Dichtungen gewidmeten Folge, und anschließend auch noch auf seine Lyrik einen Blick werfen.